Hören 22. Goethe-Zertifikat B2 für Erwachsene. Simulation Hören. Das Modul Hören hat 4 Teile. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Dazu haben Sie nach dem Modul Hören 5 Minuten Zeit. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Hören Teil 1. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Na Julia, was ist deine Meinung zu dem Klassiker gestern Abend? Ich war nach deiner Empfehlung ja sehr gespannt darauf, zumal ich mit Leuten unterwegs war, von denen ihn schon jemand gesehen hatte und der trotzdem mitgekommen ist. An der Kinokasse war aber eine Riesenschlange und als wir dann dran waren, gab es keine Tickets mehr. Und du im Stimmungstief, oder? Du weißt ja, solche Dinge langweilen mich ziemlich. Aber in dem kleinen Theater um die Ecke gab es noch Karten für eine Krimikomödie. Die war wirklich lustig, fanden auch die anderen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Warum kommst du nicht mit zum Klettern in die Berge? Weißt du, ich habe mit dem Klettern aufgehört. Es hat mir in der Halle ja noch Spaß gemacht und ich war dann auch ein paar Mal am Berg. Aber beim letzten Mal, da habe ich erkannt, dass das doch nicht so die richtige Sache für mich ist. Es war total steil und ich habe richtig Panik bekommen. Nun habe ich entschieden, mit dem Bergwandern weiterzumachen. Da kann ich meine Kondition genauso gut trainieren, aber gleichzeitig entspannen und die Aussicht genießen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Und nun zu unserem nächsten Thema in der Reihe: Was tun für eine bessere Umwelt? In vielen deutschen Großstädten gibt es sie bereits. Geschäfte, die Lebensmittel und Kosmetika verpackungsfrei anbieten. Hilft das der Umwelt denn tatsächlich weiter oder ist das nur eine besonders gelungene Geschäftsidee? Aber natürlich hilft das. Die Kunden können Gläser oder Dosen von zu Hause mitbringen und diese dann im Geschäft füllen lassen. Das ist doch eine wunderbare Idee, um Verpackungsmaterial zu sparen, das später ja entsorgt werden müsste. Jede noch so kleine Möglichkeit, Müll zu vermeiden, führt dazu, dass wir unsere Natur schützen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Wie war denn dein Bewerbungsgespräch? Erzähl. Naja, ich war am Anfang doch recht aufgeregt. Dann habe ich aber daran gedacht, wie ich das zu Hause mit Max geübt habe, also die Körperhaltung und so. Und dadurch wurde ich ruhiger. Die Fragen, die sie gestellt haben, waren für mich auch alle ganz gut zu beantworten. Wir haben das ja geübt. Also ich habe kein einziges Mal gepatzt. Mal sehen, was da nun rauskommt. Ich glaube, ich habe wirklich eine Chance auf die Stelle. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Die Werbung mit Plakaten gilt heute als nicht mehr ganz zeitgemäß. Dabei weisen Experten immer wieder darauf hin, dass es sich bei einem Plakat gerade um eine äußerst effiziente Werbeform handelt. In einer Zeit, in der sich die Menschen in anderen medialen Kanälen regelrecht verlaufen, wäre es umso wichtiger, auch traditionelle Formen der Werbung zu pflegen. Allerdings sei darauf zu achten, dass sich das Plakat in seiner Machart von anderen Plakaten abhebt. Jedes Werbeplakat, so die Experten, müsse so gestaltet sein, dass es beim Betrachter als etwas ganz Besonderes im Gedächtnis bleibt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Musst du für deine Präsentation am Freitag noch viel vorbereiten? Naja, es geht. Für den Hauptteil fehlen mir noch ein paar Informationen. Worum geht es denn eigentlich? Ich werde über das Münchner Haus der Kunst referieren. Oh, das ist aber ein interessantes Thema. Ja, allerdings kann man sich dabei auch ganz schön verzetteln, besonders wenn es um die Geschichte des Hauses geht. Ich habe schon so viel überlegt und dann doch wieder verworfen. Nun denke ich, einfach drei wichtige Ausstellungsobjekte zu präsentieren, die das Museum in der Vergangenheit durchgeführt hat. Aber wie gesagt, ich muss mich damit noch ein bisschen mehr beschäftigen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ende Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ich begrüße heute Olaf Hansen, Soziologe aus Hamburg und Lehrbeauftragter an der Universität. Er sagt, wir müssen in den Städten mehr Wohnraum für Wohngruppen schaffen. Die Zeiten des Single-Wohnens sind vorüber. Herr Hansen, was verstehen Sie unter einer Wohngruppe? Zunächst sollte man definieren, was überhaupt eine Gruppe ist. In der Soziologie versteht man darunter den Zusammenschluss von Menschen, die sich in regelmäßigem Kontakt miteinander befinden, gemeinsame Ziele verfolgen

Hören Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über Urlaub im Schloss. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Ich freue mich, Sie zu unserer Sendung Anders als gewohnt begrüßen zu dürfen. Unser Thema heute: Urlaub im Schloss. Urlaub in einem Schloss ist für viele Menschen ein Traum, verheißt er doch Erholung in einem exklusiven Ambiente. Dabei gibt es nicht nur in Deutschland eine große Anzahl von Burgen und Schlössern, die als Hotels genutzt werden. Nicht wenige Menschen wählen daher diese Form, zumindest für eine kurze Auszeit vom Alltag. Unsere beiden Gäste haben das vor kurzem ausprobiert und dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Frau Schneider, wie war das Gefühl bei Ihnen, einmal Schlossdame zu sein? Nein, Schlossdame war ich nicht. Wir waren ja nur zu Gast. Aber wir hatten glücklicherweise Kontakt mit der Besitzerin. Die kam nämlich abends zu einem Glas Wein bei uns vorbei. Dadurch entstand sofort eine persönliche und familiäre Atmosphäre, die wir sehr genossen haben. Wir waren ja eigentlich auf der Suche nach einer Ferienwohnung in Oberösterreich und haben dabei von diesem Schloss erfahren. Danke, wir hören gleich mehr darüber. Als weiteren Gast möchte ich nämlich noch Herrn Stefan Grube begrüßen. Herr Grube, auch Sie haben sich im letzten Jahr für einen Urlaub im Schloss entschieden. Und Sie sagen, einmal und nie wieder. Naja, ganz so streng möchte ich das dann doch nicht sehen. Aber Urlaub im Schloss heißt nicht unbedingt, dass exklusiver Komfort und die pure Erholung garantiert sind. Frau Schneider, wie sind Sie denn konkret zu Ihrer Schlosswohnung gekommen? Über das Internet. Ich habe bei der Suche eher zufällig die Seite des Schlosses aufgemacht und da das Angebot entdeckt. Die Idee mit dem Schloss hat uns auf Anhieb gefallen und wir wurden nicht enttäuscht. Der Urlaub war auch für unsere Kinder ein großes Erlebnis. Was war für Sie besonders an dieser Art von Urlaub im Vergleich zu einer normalen Ferienwohnung? Nun, vor allem das historische Gebäude selbst und der Ausblick, den man von dort hatte. Und dann war die Wohnung mit 200 Quadratmetern ziemlich groß. Einen besonderen Charme hatte auch die Inneneinrichtung mit ihren alten und großen Möbeln. Dabei fehlte es an nichts, denn die Küche und das Bad waren modern ausgestattet. War das dann nicht sehr teuer? Ich war vor Jahren einmal auf einer Tagung in einem Schloss und die Zimmerpreise lagen dort deutlich oberhalb des durchschnittlichen Niveaus. Herr Grube, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Beim Preis war ich überrascht. Eigentlich war es nicht teurer als in einem normalen Hotel. Aber wir waren auch nicht in der Hauptsaison dort. Die Wohnung und auch die Umgebung waren sehr schön. Aber von der in der Werbung beschriebenen Ruhe war wenig zu spüren. Und das hat leider auch das Verhältnis zu den Besitzern etwas belastet. Dabei vermutet man doch gerade, sich bei einem Urlaub im Schloss so richtig erholen zu können. Ja, genau. Was wir allerdings nicht wissen konnten, am Freitag und Samstag fanden im Schlosshof Veranstaltungen statt. Und unser Zimmer lag nun ausgerechnet darüber, mit Blick zum Hof. Am ersten Samstag war es sogar eine Hochzeit mit 200 Personen. Da ging es natürlich ziemlich laut zu und bis spät in die Nacht. Und deswegen haben Sie sich dann bei der Schlossfamilie beschwert? Ja, wir waren sehr verärgert. Hätte man uns das vorher gesagt, wären wir nicht gekommen. Nun wissen wir, dass man sich auf jeden Fall genau informieren sollte, bevor man einen solchen Urlaub bucht. Tja, das sollte man wahrscheinlich vor jeder Reisebuchung. Frau Schneider, Herr Grube, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ende Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema Risiken und Chancen des Online-Einkaufs. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag Risiken und Chancen des Online-Einkaufs. Mein Name ist Thomas Würzer und ich bin als Medienwissenschaftler an der Universität Köln tätig. Die meisten von uns kennen das. Man müsste dringend etwas Wichtiges einkaufen. Für die Wohnung, den Garten oder sonst etwas. Man hat aber keine Zeit dazu. Was liegt da näher, als einen Blick ins Internet zu werfen und sich über die Suchfunktion die ganze Palette an möglichen Angeboten zeigen zu lassen? Bestellt ist dann schnell und nicht selten wird nach 2 bis 3 Tagen ein Paket mit dem gewünschten Gegenstand direkt an die Haustür geliefert. Und so, das wissen wir alle, boomt das Einkaufen im Internet. Denn wir müssen nur ein paar wenige Klicks ausführen und schon ist die Ware auf dem Weg zu uns nach Haus. Was so verlockend wirkt, hat allerdings auch ein paar Kehrseiten. Und über diese möchte ich mit Ihnen nun sprechen. Da wäre nämlich zuallererst die fehlende Beratung. Sie haben das sicherlich schon mal erlebt, dass Sie nach einem Kauf zugeben mussten, dass es besser gewesen wäre, sich vorher eingehender zu informieren. Dass man bei Internet-Einkäufen generell Zeit spart, halte ich für ein Irrtum. Denn wir vergessen oft, die Zeit mit einzurechnen, die wir benötigen, um uns selbstständig zu informieren. Hinzu kommt, dass die Ware, sollte sie uns nicht gefallen oder passen, zurückgeschickt werden muss, was nicht immer problemlos über die Bühne geht. Deshalb ist es ratsam, sich im Vorfeld sehr genau darüber Gedanken zu machen, was man tatsächlich will. Man sollte sich nicht nur klar machen, was genau man möchte, sondern auch, welche Informationen man dazu braucht und wie man an diese kommt. Finde ich sie über das Internet? Frage ich Freunde oder Bekannte? Oder hilft nur ein Besuch im Fachhandel? Und schließlich, kann ich den gekauften Artikel problemlos zurückschicken,

Nimm dir ausreichend Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ende Teil 4. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Dazu haben Sie 5 Minuten Zeit. Ende des Moduls hören.